Deutschlandfunk. Milestones. Blues-Klassiker. Heute Abend geht es um Songs der Blues-Legende Robert Johnson in Coverversionen aus mehreren Jahrzehnten. Im Studio begrüßt sie dazu Michael Frank. Ich muss immer weiter. Blues fällt herab wie Hagel. Jeden Tag Sorgen. Ein Höllenhund ist mir auf der Spur. Thank you. Cassandra Wilson sang diese Version von Robert Johnsons Hellhound on My Trail. Veröffentlicht wurde sie 1993 auf ihrem Album Blue Light Till Dawn. Begleitet wurde Wilson von dem Gitarristen Brandon Ross und Oludara Cornett. Unzählbar viele Musikerinnen und Musiker haben dem 1938 verstorbenen Bluesmusiker Robert Johnson posthum gehuldigt. In Interviews, in ihren Autobiografien und natürlich, indem sie seine Songs neu interpretierten, sich zu eigen machten, ganz neue erfanden oder ehrfürchtig imitierten. Es gibt ruppige Coverversionen zwischen Garagen und Punkrock von Gun Club und den White Stripes, eine mit Streichorchester verzierte Lesart von Me and the Devil Blues von Anja Plaschk alias Soap and Skin und noch vieles mehr. Die Bewunderung der Nachfahren galt und gilt Johnsons Fähigkeiten als Gitarrist, seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner Kunst als Songschreiber. Die Bildsprache seiner Texte hatte zum Beispiel sehr großen Einfluss auf Bob Dylan. Er schrieb in seiner Autobiografie, wenn er damals nicht das Robert Johnson-Album gehört hätte, wären wahrscheinlich hunderte seiner Verse nicht geschrieben worden. Dylan hatte 1961, kurz vor der Veröffentlichung der ersten LP-Sammlung mit Johnson-Songs, eine Testpressung von dem Produzenten John Hammond Sr. erhalten. Dylan setzte sich hin und transkribierte die Texte, um sie besser analysieren zu können. Die freien Assoziationen darin und die, wie er es später formulierte, funkelnden Allegorien. John Hammond Sr. war auch ein einflussreicher Talentscout zwischen Jazz und Pop. Er wollte Johnson 1938 eigentlich für sein legendäres From Spirituals to Swing Konzert in der New Yorker Carnegie Hall engagieren. Aber da war Johnson bereits tot. Er wurde nur 27 Jahre alt. Die Umstände seines Todes sind nie eindeutig geklärt worden. Bis Johnsons Musik und Texte anfingen, so viele nachgeborene Musikerinnen und Musiker zu inspirieren, sollte noch einige Zeit vergehen. I'm gonna get up early in the morning. I believe I'll dust my broom. Get up early in the morning, I believe I'll dust my broom. And if you got another man, little baby, you sure can have my room. I don't want no one, want every downtown man she meet. I don't want no woman, want every downtown man she meet. Know that she's a dirty mistreater. They should lie the little girl out on the street. I believe I'll go back home. I believe I'll go back home. I wanna tell the little girl I've been loving that she have done me wrong. All right. I'm gonna call up China. See, it's my little girl over there. I'm gonna call up China. See, it's my baby over there. That's Shane in Chicago. The little girl is in Ethiopia somewhere. Robert Lockwood Jr. war 36 Jahre alt, als er diese Version von Robert Johnsons I Believe I'll Dust My Broom aufnahm. 1951 war das. Ein Jahr zuvor war der Gitarrist und Sänger aus dem Süden der USA nach Chicago gezogen. Er gilt als einziger Gitarrist, der von Robert Johnson persönlich Gitarre spielen gelernt hat. Johnson war eine Weile Teil der Familie. Lockwoods Mutter und Johnson waren über längere Zeit immer mal wieder ein Paar. Mit 15 begann Lockwood professionell bei Partys aufzutreten. Ende der 30er Jahre arbeitete er dann auch mit dem Slide-Gitarristen und Sänger Elmore James zusammen. James nahm 1951 auch selber Dust My Broom auf und seine Version verkaufte sich besser als die von Lockwood. In den 60er Jahren wurde das wunderbar scheppernde Slide-Gitarren-Intro von James' Fassung zu einer Klangikone für nachgeborene Blues-Fans in Bands wie Fleetwood Mac aus England. Elijah Wald veröffentlichte im Jahr 2004 sein Buch Robert Johnson and the Invention of the Blues. Auch er zollt seinen Tribut an den Musiker und schreibt mit viel Respekt und Sachkenntnis über ihn. Allerdings vertritt er die These, dass vieles in der Rezeptionsgeschichte von Johnsons Musik Resultat von Projektionen und Romantisierungen weißer Musikfans ist. Zum Beispiel die Vorstellung, Bluesmusiker im Allgemeinen und Robert Johnson im Besonderen würden eine ursprüngliche, von kommerziellen Erwägungen nicht angekränkelte Musik machen. Für die Zeit nach Johnsons Tod 1938 und für die afroamerikanische Musikkultur kommt Wall zu folgendem Schluss. Soweit es die Entwicklung der schwarzen Musik angeht, war Robert Johnson eine äußerst unbedeutende Gestalt. Und nur sehr wenig von dem, was in den Jahrzehnten nach seinem Tod geschah, wäre anders verlaufen, wenn er nie auch nur eine Note gespielt hätte. Einer der größten Bewunderer Johnsons ist Eric Clapton. 1966 nahm er als Mitglied von John Mayles Bluesbreakers das erste Mal einen Song von ihm auf. Die Version von Crossroads mit dem Power-Trio Cream aus dem Jahr 1968 bleibt unübertroffen. Und im Jahr 2004 veröffentlichte er gleich zwei Alben und ein Video, die alle ausschließlich der Musik Johnsons gewidmet waren. Im Booklet einer der beiden CDs schreibt Clapton über die Wirkung, die Johnsons Musik auf ihn als jungen Mann ausgeübt hat. Bevor ich seine Musik kennenlernte, kam mir alles andere irgendwie schick zurechtgemacht vor, wie in einer Schaufensterauslage. Als ich ihn dann das erste Mal hörte, klang es so, als ob er nur für sich selber sang und ab und zu vielleicht für Gott. Anfangs hat mir die Musik mit ihrer Intensität Angst gemacht und ich konnte sie nur in kleinen Dosen vertragen. Dann entwickelte ich mehr Kraft und hörte länger zu. Nach all den Jahren ist seine Musik sozusagen mein ältester Freund, immer präsent in mir. Es ist die beste Musik, die ich je gehört habe. Ich habe ihrer Reinheit immer vertraut und das wird auch so bleiben. Treat me, baby. I begin to think. Kind-Hearted Woman Blues von Robert Johnson in der Interpretation von Eric Clapton und Kollegen. Ein Ausschnitt aus dem Begleitvideo zur CD Sessions for Robert J. aus dem Jahr 2004. Das Klaviersolo spielte Chris Stanton, die Orgel Billy Preston. Was Eric Clapton im Interviewteil dieses Videos erzählt, scheint zur These von Elijah Wall zu passen. Die Wahrnehmung des Gegenübers hängt von der eigenen Person und Perspektive ab. Walt sieht in Johnson einen äußerst versierten Musiker, der in der Rolle des Entertainers in Kneipen durchaus in der Lage war, die gängigen Hits der Zeit zu reproduzieren. In Johnsons Aufnahmen findet sich nur ein einziger Song, der diese Realität widerspiegelt. »The Red Hot« klingt wie Ragtime- oder Swingmusik. Eric Clapton war 15 Jahre alt, als er die Musik Johnsons das erste Mal hörte. Was er in der Musik entdeckte, was ihn anzog, entsprach seiner eigenen Selbstwahrnehmung. It kind of went along with my image of myself too, because I saw myself as being cast from different material to everybody. Irgendwie passte das dazu, wie ich mich selbst sah, anders als alle anderen. Die Art, wie wir uns kleideten, dieser eine Freund und ich, unser Äußeres war eine totale Ablehnung dessen, was angesagt war. In England wollte damals jeder so wie ein Beatle sein. Wir tanzten einfach aus der Reihe. Ich glaube, Robert interessierte mich, weil er irgendwie isoliert wirkte. Er spielte keine Musik zum Feiern. Er sang oft aus Verzweiflung und Einsamkeit. Ich selber wollte ganz bewusst ein Einzelgänger sein. Ich habe mich wirklich sehr mit Robert Johnson identifiziert. Was bei ihm vor allem rüberkommt, ist seine Unschuld. Was er machte, klingt für mich nicht so, als ob er einen Plan hätte, der beste Gitarrist auf der Welt zu sein. Es gibt ja diese Legende, dass er einen Vertrag mit dem Teufel einging, um der Beste zu werden. So wirkt er auf mich überhaupt nicht. Er war kein Angeber. Nichts an seiner Musik ist Effekthascherei. Sie ist einfach perfekt und oft wirklich subtil. Und das würde nicht zu jemandem passen, der groß herauskommen will. When you got a good friend, that'll stay right by your side. Give all your spare time, go and treat her right. I mistreated my baby, and I can't see no reason why. Robert Johnsons When You Got a Good Friend in der Version von Johnny Winters Debütalbum für Columbia Records aus dem Jahr 1969. Winter spielt hier auf einer National Steel Gitarre im Duo mit sich selbst. Auf der Platte ist noch ein anderer Song, bei dem Winter auf der Gitarre mit Stahlkorpus spielt. Dallas, eine Eigenkomposition Winters. Und auch durch diesen Song weht der Geist von Robert Johnson. Die meisten der Ende der 60er Jahre angesagten Leadgitarristen hatten viel von Freddie, Albert und B.B. King verinnerlicht. Dass jemand aber so authentisch wie Winter auch Country Blues nachempfinden konnte, war damals eher selten. Die Originalversion von When You Got a Good Friend wurde am 23. November 1936 bei Johnsons erster Aufnahmesession in San Antonio, Texas aufgenommen. Zusammen mit 15 weiteren Songs wurde der Song für die Nachgeborenen erstmals 1961 auf einer LP mit dem Titel The King of the Delta Blues zugänglich. Sie verkaufte sich damals, so heißt es, nur etwa 20.000 Mal. Aber die Platte wurde für zahllose nachgeborene Musikerinnen und Musiker zu einer wahren Schatztruhe. Einer der Songs davon ist Walking Blues. Und natürlich hat auch Johnsons Musik Wurzeln. Der Slide-Gitarrenriff der Nummer hat seinen Ursprung in einem Song, den Sunhouse 1930 aufgenommen hatte. Von Johnsons Walking Blues existieren laut der Website Secondhand Songs bis jetzt 75 Coverversionen. Woke up this morning, I'm feeling around in my shoes. You know by that I must have had them walking blues. Woke up this morning, people, I'm feeling around in my shoes. Well, you know by that I must have had them walking blues. Feel like blowing my lonesome home. I got up this morning, all I had was gone. You know I feel like blowing my, my lonesome home. You know I got up this morning, all I had was gone. Some people tell me these worried blues ain't bad. You know they're the worst old feeling I'm on and ever had. Bonnie Raitt war 22 Jahre alt, als diese Version von Robert Johnsons Walking Blues 1971 auf ihrem Debütalbum erschien. Kein geringerer als Junior Wells spielte hier die Mundharmonika. Die poetischen Bilder, mit denen Johnson die Wahrnehmung, die Gedanken und Gefühle des Song-Ichs veranschaulicht, sind vielfältig. In Terraplane Blues wird das gleichnamige Automodell samt seiner Einzelteile zur Metapher in einer Geschichte über vermutete Untreue der Geliebten und über den Plan, sie wieder für sich zurückzugewinnen. In Phonograph Blues dienen ein Plattenspieler und die verrostete Abspielnadel als Bilder für den Verlust sexueller Potenz angesichts der Untreue der Geliebten. Auch in Johnsons Walking Blues taucht eine erstaunliche Metapher auf. Die Geliebte habe Elgin Movements from her head down to her toes. Elgin Movement war ein patentierter Begriff für die feinen Bewegungen der Mechanik in Uhren der Marke Elgin, heißt es in Ainsley Whitehalls Buch über Johnson. So originell diese Metapher ist, Johnson war Teil einer lebendigen Tradition. Lynn Abbott und Doug Seroff haben 2017 in ihrem Buch über die Entwicklung des Blues aus afroamerikanischen Vaudeville-Songs eine ganze Reihe von Blues-Songs aufgelistet, in denen diese Metapher von den Elgin Movements vorkommt. Said, won't I be lovin'? Took off with my best friend. That joker got lucky, but it stole back again. Now, y'all come on in my kitchen. Honey, it's going to be raining, I know. Now she gone, oh, ain't coming back. Took my last nickel at my reason, say. Honey, you better come on in my kitchen. Cause it's going to be raining outdoors. Now the man coming, gonna be slow. Can't make the winter, baby, mama's dry long. So, baby, you better come on in my kitchen. Cause it's going to be raining outdoors. I'm going up on the mountain. Well, mountain high, lay on my back, mama, looking at pretty clouds in the sky. You better come on in my kitchen, honey, cause it's going to be raining at dawn. The ocean bring my baby back to me. You better come on in my kitchen, honey, cause it's going to be raining out there. I've been in the bottom, I've been down in Louisiana too, but I've been down Vicksburg, mama, honey, looking for you. Baby, you better come on in my kitchen, cause it's going to be raining at dawn. Train run from Vicksburg down to New Orleans, back up in the bayou where they got them kids and green. You better come on in my kitchen, but now it's going to be raining at dawn. Taj Mahal zusammen mit den beiden indischen Musikern Vishwa Mohan Bhatt und Narasimhan Ravi Kiran. Bhatt ist hier mit einem selbstentwickelten Instrument zu hören, der Mohan Veena, einer Kreuzung aus Gitarre und Sitar. Melodien und Akkorde werden auf nur drei Saiten gespielt. Darunter liegen noch 5 Bordun und 12 Resonanzsaiten, die einfach mitschwingen und selten selber angeschlagen werden. Ravi Kiran spielt ein traditionelles indisches Saiteninstrument, die Chitra Veena. Er und Bhatt haben ein Röhrchen in der Griffhand, mit dem sie stufenlos über die Saiten gleiten, so wie die Slide-Gitarristen im Blues oder die Lap-Steel- und Pedal-Steel-Gitarristen. die Improvisation von Taj Mahal und Kollegen über Robert Johnsons Come On In My Kitchen dauert über 10 Minuten und wurde im April 1994 in einer Kirche im kalifornischen Santa Barbara aufgenommen. Gegen Ende dieser Folge der Milestones Blues Klassiker noch einmal zurück zu Eric Claptons Robert Johnson Hommage aus dem Jahr 2004. Im Begleitvideo der CD Sessions for Robert J. erklärt der Musiker auch einige Details von Johnsons Musik. When I first heard him, I think Keith Richards said this too, that we all thought there was he was being accompanied by someone. Beim ersten Hören, ich glaube Keith Richards hat das auch gesagt, dachten wir alle, dass er noch einen Begleitgitarristen dabei hatte. Das war damals gar nicht ungewöhnlich. Ich habe erst später verstanden, dass man das tatsächlich alleine hinkriegt. Aber ich musste in den letzten Tagen echt hart arbeiten, wenn ich seine Stücke allein spielen wollte. Eigentlich bin ich der Meinung, dass man zwei Leute für das braucht, was er gleichzeitig mit Stimme und Gitarre macht. Und ganz abgesehen davon, er ging mit Songstrukturen total frei um. Wenn man mal annimmt, dass er in der 12-taktigen Bluesform arbeitete, konnte es sein, dass er sie in einer Strophe auf 13 oder 14 Takte ausdehnte oder verkürzte, je nachdem, wie er sich fühlte oder was er als nächstes brauchte. Und das macht es einem wirklich schwer, ihn nachzuahmen. Wenn du ihm nacheiferst, kommst du an einen Punkt, wo du dich fragst, soll ich so ähnlich klingen? Oder muss ich mich hinsetzen und die Musik komplett kopieren? Und dafür würdest du ein ganzes Leben brauchen. Jeder Musiker. And I think to do that would be a life's work. I mean, seriously, would be a life's work for any musician. In dem Interview demonstriert Eric Clapton auch eines der besonders schwer nachzuspielenden Stilmittel Robert Johnsons. Während er auf der Gitarre in einem bestimmten Rhythmus spielt, singt er eine von dem Rhythmus der Gitarre unabhängige Melodie, eine Art Kontrapunkt. Clapton nennt das Cross-Tempo und spielt und singt kurz den B-Teil von Johnsons Stones in My Pathway. There's really one thing, the thing that he does is there's a style that he plays where he plays in a sort of cross tempo, and when he goes to the B section, the second part of the song, it's given that it's a 12 bar, he plays something underneath his voice which is sort of independent in time, and what it is say the song is B section is now. And over the top of that, he sings a line in a different time. Da da da da da da da. I got I mean, to do those two things at the same time. Ich krieg das beides zusammen noch immer nicht hundertprozentig hin. Wenn du dir das bei ihm anhörst, klingt es dermaßen entspannt. Aber wenn du versuchst, das selber zu machen, merkst du, dass das eigentlich unmöglich ist. Ich musste die ganze letzte Woche Tag und Nacht üben, um einen einzigen Song von ihm zu versuchen. Got stones in my pathway, and my road seems dark and blind. I got stones in my pathway, and my road seems dark and blind. I have a pain in my heart that'll take my appetite. I got a burn. But she don't mean a thing. My enemies have betrayed me and overtaken poor Bobby's life. My enemies have betrayed me and overtaken poor Bobby's life. And there's one thing certainly, I had stones all in my path. Tried to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying, please, please let us be friends. And if you hear me hollering in my my pass me right out. Woo-hoo, won't you don't let me in. I got three legs to truck home. Boy, please don't block my road. Got three legs to truck home. Boy, please don't block my road. Been feeling the same by my rider. Lord, I'm booked and I got to go. For me, this is a luxury, a labor of love to do this. Diese Musik zu spielen ist für mich ein Luxus. Und ich mache das aus Liebe zur Sache. Ich kann ganz leicht zu einem anderen Musikstil wechseln, wieder Rock'n'Roll spielen oder elektrischen Blues oder bis zu einem gewissen Grade auch Reggae und Jazz. Aber bei Robert müssen wir daran denken, dass diese Musik sein Ein und Alles war. Er spielte die Songs ja jeden Tag, jede Nacht. Mit dieser Spielpraxis ging er ins Aufnahmestudio. Einige der ursprünglich nicht veröffentlichten Versionen der Songs klingen so anders, dass ich mich frage, ob er nicht viele verschiedene Versionen im Repertoire hatte und dann spontan entschied, welche er gerade spielen wollte. Immerhin ist uns ein kleiner Einblick in seine Welt erlaubt worden. In der Reihe Milestones Blues-Klassiker im Deutschlandfunk ging es heute um Songs von Robert Johnson in Coverversionen aus mehreren Jahrzehnten. Vorgestellt wurden sie von Michael Frank. Diese Sendung können Sie noch 7 Tage lang hören, auf unserer Internetseite oder über die DLF-Audiothek-App. Walking like a man. I love his bone. I feel walking like a man. What a blue. Give me your right hand. And the blue bell mama shot. All upside down. Blues bell mama tried, and it tore me all upside down. Babylon poor boy, just can't turn you round. The blues. Yes. Pitch 'em now. In a low down digging tear. You ain't never had a mind. Hope you never will. Going to the steering, stay out there.